Ich turne wie im Kindergarten. Wir sind frei, wie wir es als Kinder waren. Spotlight, jedes Licht scheint, ich schrei. Ich muss dicht sein, sonst lass ich das nicht rein. Alles was ich brauch ist eine Molly und ein Mai. Schmeißen mir ein Teil und sie zu, wie ich zerreiß. Danach bin ich reich, wie Walter White. Gebe kein Fick, wie Libby und dann bin ich fly. Alles was ich brauch ist mehr von dem Money. Mehr von dem Money. Mehr von dem Money. Und wir verändern deine Denkweise. Wir machen Money, während andere mit Cent schmeißen. Ich bin nicht schwul, doch ich ficke mit Juicy. Ihr wisst es zwar noch nicht, doch er ist durchtrainiert wie Bruce Lee. Ich hab Kristall auf der Haut. Meine Hobbys sind Manikas und Frauen. Alles was ich brauch ist eine Molly und ein Mike. Schmeißen mir ein Teil und sie zu, wie ich zerreiß. Danach bin ich scheiß wie Walter White. Gebe kein Fick wie Libby und dann bin ich fly. Wie Walter White. Gebe kein Fick wie Libby und dann bin ich fly.